Am 1. Dezember 1839 macht ein Hamburger Theologe das erste Licht auf einem Adventskranz an. Es ist der Anfang einer großen Tradition. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann lesen Sie zuerst die Aussagen und hören Sie den Text. Was ist korrekt? A, B oder C? Markieren Sie beim Hören. Den Text und die Lösung zu dieser Übung finden Sie in Ihrem Begleitheft. Seit Wochen werden die Tage dunkler und kälter. Der Herbstwind bläst die letzten Blätter durch die Straßen. In den Wohnungen macht man es sich mit dicken Strümpfen an der Heizung gemütlich. Und nicht nur Kinder werden irgendwann fragen, wann ist endlich Weihnachten? Gut, dass es schöne Traditionen gibt, die das Warten bis zum 24. Dezember verkürzen. Einer davon wird in diesem Jahr 180 Jahre alt, der Adventskranz. Erfunden hat ihn Johann Hinrich Wichern, ein protestantischer Theologe aus Hamburg. Wichern leitet zu dieser Zeit schon seit 6 Jahren das Raue Haus, ein Hamburger Heim für arme Kinder und Jugendliche. Er ist ein wichtiger Sozialreformer und glaubt daran, durch Erziehung, Bildung und den Glauben an Gott das Leben der Armen verbessern zu können. Die offizielle Kirche kritisiert der Theologe dafür, vor allem zu predigen, aber wenig zu tun. Bei reichen Bürgern sammelt Wichern Spenden für sein soziales Projekt. 1833 bekommt er von einem Hamburger ein einfaches Bauernhaus, um daraus ein sogenanntes Rettungshaus zu machen. Kinder in Not sollen dort Essen und Kleidung bekommen, zusammen mit Erziehern leben und Unterricht bekommen. Zum Start ziehen 12 Jungen mit Wichern ein. Bald werden es mehr. Die Erzieher bildet der Theologe selbst aus. Der Glaube spielt eine zentrale Rolle in Wicherns Erziehungs- und Fürsorgekonzept. Deshalb sind für ihn auch christliche Feste sehr wichtig. Der Advent ist 1839 noch eine sehr stille Zeit. Die Menschen fasten, sie dürfen nicht tanzen oder feiern. Aber feierlich sein, das dürfen sie. Im November 1839 hat der Theologe eine Idee, wie er den Advent für seine Kinder feierlich gestalten kann. Er nimmt ein sehr großes Wagenrad aus Holz und befestigt darauf 24 Kerzen. Diesen Kranz hängt er im Betsaal seines Kinderheims auf. Am 1. Dezember zündet er die erste Kerze an. Mit dem Kranz will Wichern die Kinder auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Außerdem können sie dabei auch noch zählen lernen. In den 24 Tagen bis Weihnachten zündet der Heimleiter gemeinsam mit den Kindern jeden Tag eine Kerze mehr an. Eine nach der anderen. Von Montag bis Samstag eine kleine rote und an den Sonntagen eine dicke weiße Kerze. Und die Idee gefällt den Kindern. Je mehr Lichter brennen, desto froher werden die Knaben und Mädchen, schreibt Wichern. Und brennt der volle Kranz mit allen 24 Lichtern, dann ist er da, der heilige Christ in all seiner Herrlichkeit. Am Anfang besteht der Adventskranz nur aus Holz und Kerzen. Erst 1861 wird der Kranz mit Tannenzweigen dekoriert. Vom protestantischen Hamburg aus wird die Idee im ganzen Land populär. Wahrscheinlich sind es die Erzieher des Rauen Hauses, die die Tradition auf ihren Reisen ins Land bringen. Sie helfen nämlich oft in anderen Städten bei der Fürsorge für die Armen. Auch wenn ein protestantischer Theologe den Adventskranz erfunden hat, adaptiert die katholische Kirche wenig später die Idee. Denn sie ist so gut, dass sie für viele inzwischen zu einer Tradition geworden ist. 1925 wird der Weihnachtskranz in Köln zum ersten Mal in einer katholischen Kirche aufgestellt, in der Variante mit Tannengrün und nur 4 Kerzen. Diese Version wird dann in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Norm. Die Elemente des Adventskranzes haben symbolische Bedeutungen, auch wenn manche von ihnen unterschiedlich interpretiert werden. Die runde Form symbolisiert für Gläubige das ewige Leben, die Sonne, die Erde oder Gott. Die grünen Zweige stehen für die Hoffnung. Grün ist nämlich die Farbe der Hoffnung. Die Kerzen stehen für das Licht der Welt, wie die Christen Jesus nennen. Das Licht ist nicht nur im christlichen Glauben besonders wichtig. Die Juden zum Beispiel erinnern mit dem Lichterfest Chanukka an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus. Vor allem in Schweden ist das Lucia-Fest populär. Dessen Basis ist zwar die Erinnerung an die heilige Lucia, das Lichterfest ist aber wenig religiös geprägt. Adventskränze stehen heute in vielen deutschen Wohnzimmern. So groß wie der Original-Adventskranz mit dem Wagenrad sind sie zwar nur noch extrem selten, aber auch das gibt es. Auf dem Hauptplatz im österreichischen Mariazell hängt zum Beispiel ein Exemplar mit 12 Metern Durchmesser und 24 Kerzen, ähnlich wie bei Wicherns erstem Kranz. Der bis jetzt größte Adventskranz der Welt mit 4 Kerzen stand aber 2017 in dem Schweizer Dorf Mussnang. 300 Kubikmeter Bäume und einen Monat Zeit brauchten 300 Einwohner für ihre Aktion. Dann war das gigantische Exemplar fertig. Der Durchmesser 121,60 Meter. Ein Rekord. Nur die Kerzen in Mussnang, die waren nicht ganz traditionell. Sie waren elektrisch.